Aufgabe 3a. Hallo, Herr Santana. Wie geht es Ihnen? Hallo, Frau Kuhl. Gut, danke. Und Ihnen? Auch gut, danke. Entschuldigen Sie bitte, wie ist Ihre Telefonnummer? Meine Telefonnummer ist 01764136497. Und Ihre? Meine Nummer ist 069 5213218. Danke. Aber gerne.